Dieses wunderschöne, aber auch traurige Lied widme ich meiner Tochter Stella. Mögen die Musik und die Worte sie ein Leben lang begleiten. Stella, ich liebe dich. Ich ging im Sommersonnenschein mit meinem kleinen Töchterlein den Fluss entlang, da saß ein Mann mit einer Angel. In einem Eimer dunkelgrün schwammen die Fische, die er fing. Auch ein ganz winzig kleiner Fisch war drin gefangen. Das Mädchen sah dem Fischlein zu, dann fragte sie mich plötzlich, du, er sieht so traurig aus, kannst du mir das erklären? Findet ihr denn wieder heim? Bleibt der kleine Fisch so klein? Sag mal, Papi, was wird später aus ihm werden? Kleine Fische werden groß, sagte ich und dachte bloß, und dann schwimmen sie hinaus, in die weite Welt hinaus. Kleine Mädchen werden groß, heut sitzt du auf meinem Schoß, aber einmal, du wirst sehen, wirst du eigene Wege gehen. Da warf sie ihren Arm um mich, Papa, ich lass dich nie im Stich, uns beide kann im Leben niemals jemand trennen. Mir aber war es nur zu klar, wird sie erst einmal 15 Jahre, wird außer mir sie auch noch andere Männer kennen. War ich ihr Mittelpunkt bisher, bald liebt sie einen anderen mehr, und irgendwann wird von zu Hause sie Abschied nehmen. Und ich werde am Fenster stehen und nach meinem Liebling sehen, und ich weiß, in meinen Augen stehen Tränen. Kleine Fische werden groß, sagte ich und dachte bloß, und dann schwimmen sie hinaus, in die weite Welt hinaus. Kleine Mädchen werden groß, heut sitzt du auf meinem Schoß, aber einmal, du wirst sehen, wirst du eigene Wege gehen. Kleine Fische werden groß, sagte ich und dachte bloß, und dann schwimmen sie hinaus, in die weite Welt hinaus. Kleine Mädchen werden groß, heut sitzt du auf meinem Schoß, aber einmal, du wirst sehen, wirst du eigene Wege gehen.